to our love. I wish rain could wash your tears away. Giving it time and giving it hope to our love. Seit Tagen ist mein Leben für mich umsinn. Beweg mich nur im Kreis, statt zu dir hin, weil ich weiß, wie enttäuscht du von mir bist. Und ehrlich, wie hab ich dich vermisst? Du sprichst kein Wort, kein Ort, der nicht nach dir schmeckt. Und weck dein Gefühl, das in mir steckt. Dich zurückgewinnen, neue Pläne spinnen. Lass uns doch nochmal von vorn beginnen. Love is like a smooth summer rain. I wish that you'll be back again. Holding back the good time. Forget about the past, won't let you die. Sag nicht, was du willst, sag mir, was ich hören will. Sag mir, dass ich ein Teil aus deinem Leben bin. Dass ich dir fehle, dein Gewissen quäle. Bereit ihm ein Ende. Ein Jahr. Ich will nie wieder gehen, ich bin für dich da und immer schon gewesen. Du konntest nie zeigen und lass mich nicht auf ewig leiden. Ein kleines Abenteuer ist ein Feuer, was schnell verglüht. Wer einmal liebt, sich selbst betrügt. Ich will's nie wieder wissen, hab dein Herz zerrissen. Will zurück zu dir, dich nie mehr missen. Love is like a smooth summer rain. I wish that you'll be back again. Holding back the good time. Forget about the past, won't let you down. Sag nicht, was du willst, sag mir, was ich hören will. Sag mir, dass ich ein Teil aus deinem Leben bin. Dass ich dir fehle, dein Gewissen quäle. Bereit ihm ein Ende. I wish Komm zurück zu mir. I wish ich wünsch es mir so sehr. Rain could wash your tears away. Unsere Liebe.